Kundgabe 222. Empfangen durch Bertha Dudde am 11.12.1937. Segenbringende Tätigkeit. Und wieder wollen wir dich hinweisen auf deine segenbringende Tätigkeit. Es wird dir noch viel geboten und nur emsige Arbeit an dir selbst bringt dich dem Ziel näher, vereint zu sein mit dem himmlischen Vater. Denn wo Gottes Boten darum bemüht sind, dich einzuführen in das Mysterium der Ewigkeit, wo fortlaufend dir gegeben werden göttliche Weisheiten, wo der Herr selbst dir zuteilt, was du empfangen sollst, dort wird dir Gnade über Gnade zugemessen. Siehe, wir wollen deinen Willen stärken. Wir wollen dich vorbereiten auf dein Wirken. Wir wollen dir helfen, dass du immer begehrest nach dem Brot des Himmels. Zu keiner Zeit wird es dir versagt werden, solange du selbst danach verlangst. Und in ständiger Verbindung mit uns bleibst du in einem Zustand völliger Gottverbundenheit. Denn wir sind nur die ausführenden Kräfte des Herrn. Wir folgen alle seinen Bestimmungen und lehren dort, wo das Sehnen nach der Gottheit vorhanden ist. Sobald ein übler Gedanke der bösen Mächte unser Streben durchkreuzen will und ungünstig auf dich einwirken möchte, sind unsere dir zum Schutz bereiten Geistwesen darauf bedacht, dich diesem Einfluss zu entziehen. Und so du wieder deine Gedanken zum Heiland wendest, sind alle Feinde deiner Seele machtlos. Darum liegt so unendlich viel Segen darin, findest du recht oft den Weg zum Heiland, der deinem Verlangen nachkommt in übergroßer Liebe. Ihr sehet daraus, dass jeder eurer Gedanken bestimmend ist für eure geistige Entwicklung. Sehet euch die Menschen an, deren Sinn ausschließlich auf weltliches Verlangen gerichtet ist. Wie wenig diese Verbindung haben mit ihrer geistigen Umwelt. Wie sie achtlos vorübergehen an so viel Gnade, die ihnen auch beschieden wäre. Das Bemühen eines jeden Geistwesens, die Gedanken der ihnen anvertrauten Erdenkinder auf geistiges Gebiet zu lenken, ist ein ständiges. Nur ein wenig Entgegenkommen diesen ermöglicht euch dann schon, die Gedanken eurer geistigen Freunde in Empfang zu nehmen. Das heißt, sie vermögen euch die Gedanken zu übertragen und dann schreitet ihr langsam, Stufe für Stufe aufwärts, so es in eurem Willen liegt. Denn der Wille allein ist bestimmend. Ihr sollt in vollkommener Freiheit des Willens den Weg zum Vater wählen. Und da ihr zu schwach seid, aus eigenem Antrieb das Rechte zu wählen, müsset ihr beten um die Kraft und um die rechte Erkenntnis. Und so ihr dies tut, werdet ihr recht gewiesen, denn der Vater ruft euch in seiner Liebe. Wer guten Willens ist, höret den Ruf, denn der himmlische Vater bedenket einen jeden, und kein Wesen ist ihm zu gering, als dass er es nicht zur Höhe emporzuziehen versucht. So erfahret ihr unausgesetzt an euch selbst das Ringen der euch umgebenden Geistwesen. Amen.